Erster dies ist der Segen, mit dem Mose, ein Mann Gottes, die Israeliten vor seinem Tod gesegnet hat. Zweiter er sagte, Jahwe kam vom Berg Sinai und zeigte sich ihnen von Sei aus. Sein Licht leuchtete vom Gebirge Paran, und er kam nach Meribat Kades, wobei ein starkes Feuer zu seiner Rechten war. Dritter er liebte sein Volk sehr, denn alle seine Heiligen waren in seiner Hand. Sie folgten seinen Wegen gehorsam und hörten auf seine Worte. Vierter Mose gab uns ein Gesetz, das für die Gemeinschaft Jakobs ein bleibender Besitz war. Fünfter Jeschurun hatte einen König, als sich die Anführer des Volkes und die Stämme Israels versammelten. Sechster Ruben soll leben und nicht sterben. Seine Männer sollen zahlreich sein. Siebter dies ist der Segen für Juda. Mose sagte, höre, Jahwe, Judas Ruf und bringe ihn zu seinem Volk zurück. Kämpfe mit deinen Händen für ihn und hilf ihm gegen seine Feinde. Achter über Levi sagte er, deine Tummim und Urim gehören den Priestern, die dir treu sind. Du hast sie bei Massa geprüft und mit ihnen an den Wassern von Meriba gestritten. Neunter sie sagten über Vater und Mutter, ich kenne sie nicht, und sie erkannten ihre Brüder nicht an und wollten nichts von ihren Kindern wissen. Denn sie hielten sich an dein Gebot und bewahrten dein Gesetz. Zehnter sie lehren Jakob deine Regeln und Israel deine Anweisungen. Sie bringen dir wohlriechende Opfer und Brandopfer auf deinen Altar. Elfter segne, Jahwe, ihren Reichtum und sei zufrieden mit ihrer Arbeit. Zerstöre die Macht ihrer Gegner und lass ihre Feinde nicht wieder aufstehen. Zwölfter über Benjamin sagte er ist der Liebling Jahwes und wohnt sicher bei ihm. Jahwe beschützt ihn immer und hat seinen Wohnsitz in seinem Gebiet. Dreizehnter über Josef sagte er, sein Land ist von Jahwe gesegnet mit den besten Gaben vom Himmel, dem Tau und mit dem Wasser, das tief in der Erde liegt. Vierzehnter es ist gesegnet mit dem Besten, was die Sonne wachsen lässt, und mit dem Besten, was die Monde hervorbringen. Fünfzehnter es ist gesegnet mit dem Besten der alten Berge und dem wertvollsten der ewigen Hügel. Sechzehnter es ist gesegnet mit dem Besten der Erde und ihrem Reichtum. Die Gunst dessen, der im Dornbusch erschien, soll auf Josefs Haupt kommen und auf den Kopf desjenigen, der unter seinen Brüdern besonders geehrt wurde. Siebzehntes sein erstgeborener Stier ist voller Pracht, und seine Hörner sind wie die eines Wildstiers. Mit ihnen stößt er Völker nieder, sogar bis an die Enden der Erde. Das sind die Zehntausende von Ephraim und die Tausende von Manasse. Achtzehnter über Sebulon sagte er, freue dich, Sebulon, über deine Reisen, und du, Issachar, über deine Zelte. Neunzehnter sie laden Völker auf den Berg ein, wo sie richtige Opfer darbringen. Denn sie nutzen den Reichtum des Meeres und die verborgenen Schätze des Sandes. Zwanzigster über Gad sagte er, gelobt sei, der Gad viel Platz gibt. Er liegt da wie eine Löwin und zerreißt seine Beute. 21. Er wählte sich das erste eroberte Land aus, denn dort war der Anteil für einen Stammesführer bereit. Aber er führte Jahwes Gerechtigkeit und seine Urteile zusammen mit den Anführern des Volkes und Israel aus. 22. Über den sagte er, denn ist ein junger Löwe, der aus Basan hervorspringt. 23. Über Naphtali sagte er, Naphtali ist reich an Gaben der Gnade und voll von Jahwes Segen. Nimm das Meer und das Südland in Besitz. 24. Über Asser sagte er, Asser soll der gesegnetste Sohn sein. Er soll der Liebling seiner Brüder sein und viel Öl haben. 25. Deine Tore sollen aus Eisen und Bronze sein, und deine Kraft soll so lange dauern, wie du lebst. 26. Es gibt keinen Gott wie den Gott Jeschuruns, der am Himmel fährt, um dir zu helfen, und in seiner Majestät auf den Wolken reitet. 27. Der ewige Gott ist eine Zuflucht, und unter dir sind ewige Arme. Er vertrieb den Feind vor dir und befahl, vernichte ihn. 28. So lebte Israel sicher, und Jakobs Nachkommen lebten in einem Land voller Getreide und Wein, dessen Himmel Tau herabregnen ließ. 29. Glücklich bist du, Israel. Wer ist wie du? Du bist ein Volk, das durch Jahwe siegreich ist. Er ist der Schild, der dir hilft, und das Schwert, das dich ehrt. Deine Feinde werden dir Freundschaft vorspielen, aber du wirst über ihre Höhen gehen.